نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wir danken Allah erstmal, dass er uns überhaupt die Möglichkeit gibt, uns zusammenbringt, uns die Fähigkeit des Gelingens schenkt, dass wir überhaupt sein Buch lernen, seinem Buch zuhören, sein Buch studieren dürfen. Wir dürfen nicht vergessen, die beste Arbeit, die beste Beschäftigung ist nämlich genau diese, sich mit Allahs Wort zu beschäftigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem authentischen Hadith, dass khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Der Beste von euch, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. In einem anderen Hadith heißt es auch, lernt oder lehrt. Also so oder so, in diesem Gebiet gibt es kein Verlieren. In diesem Gebiet, sich mit dem Koran natürlich aufrichtig zu beschäftigen, das ist die beste Bemühung, das ist die beste Arbeit. In einem anderen Hadith heißt es, dass inna lillahi ahlina minan nas, das wahrlich für Allah gibt es. Ahl bedeutet Angehörige, Familie, Folger, Gefolgschaft, die Leute von jemanden. Wahrlich, Allah hat Leute, die Leute Allahs, die Menschen Allahs, seine Angehörigen, von den Menschen. Qila, ya Rasulullah, menhum. Es wurde gefragt, ya Rasulullah, o Gesandter Allahs, wer sind diese Menschen? Und er antwortete, sie sind die Ahlul Quran, die Leute des Quran. Sie sind die Ahlullah, die Leute, die Angehörigen Allahs, wa khasatuhu, und seine besonderen besonders Auserwählten, seine besonderen Leute. Ja, das ist eine ganz besonders große Ehre und ein großer Segen, wenn man sich überhaupt mit dieser Aufgabe beschäftigen kann. Ja, also alle, die damit zu tun haben, lernen, lehren, sich dafür bemühen, wetteifern, es weitergeben, wie viel das auch immer sein mag, aber natürlich das Richtige und Korrekte weitergeben, die wegen Koran bekannt sind, das sind ganz spezielle Leute. Genauso derjenige, der auszieht, von seinem Haus rausgeht, auf einem Weg des Wissens. In einem Hadith erfahren wir, das werden wir noch an anderen Stellen im Detail besprechen. Ja, hier ist nicht der Ort, dafür in Details reinzugehen. Wenn, falls ihr das misst, die Details sind hier nicht, werden hier nicht besprochen werden. Ja, wir deuten halt nur an, es gibt ein Hadith, da wird das gesagt. Und ihr könnt euch inshallah darauf verlassen, dass das richtige Informationen sind, dass derjenige, der auszieht auf einen Weg, um Wissen zu erlernen, die gesamte Schöpfung macht Bittgebete für ihn, betet für ihn. Im Hadith heißt es sogar die Fische im Wasser. Genauso heißt es in einem Hadith von Sahih Muslim, dass derjenige, der den Koran viel verliest, wird am Tage der Auferstehung bei den Engeln stehen dürfen. Ja, und Koran ist ja auch, das werden wir noch an einer anderen Stelle im Koran selber lesen, ist ja auch das Seil Allahs. Haltet allesamt fest am Seil Allahs. Das heißt, wenn wir an einer Seite festhalten, was sagt Allah, wer ist an der anderen Seite? Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer auszieht auf dem Weg des Wissens, heißt es in einem anderen Hadith, Allah wird in diesemjenigen den Weg ins Paradies erleichtern. Ja, deswegen, auf diesem Weg ist wirklich nur Segen und nur Gutes. Und mit dieser Motivation gehen wir jetzt in den zweiten Juz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Die Toren unter den Menschen werden sagen, die Toren sind hier Sufaha, die keine Vernunft besitzen. Was hat sie bewogen, sich von ihrer Qibla abzuwenden? Qibla, Gebetsrichtung, nach der sie sich bisher gerichtet hatten. Sprich, Allah gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wen er will, zu einem geraden Weg. Die Gebetsrichtungsänderung von Bayt al-Maqdis zur Kaaba in Mekka war für viele schwer. War für viele schwer, so wie Änderung meistens für die meisten Menschen ist. Ja, die Einstellung ändern, Gewohnheiten ändern, Kleidungsstil ändern. Das ist alles. Manchmal ist es schwer für einen selbst und manchmal wird es einem auch von außen, von anderen schwer gemacht. Und das merken wir selber auch, wenn man sich selber ändert, vielleicht sogar wegen dem Koran ändert, in der Rede, in den Vorlieben, Interessen, Kleidung eventuell, dann wird es immer Leute geben, die sagen, was ist denn mit denen passiert? Als für den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, die Qibla bedeutet Gebetsrichtung, geändert wurde, denn es war klar und es war vorausgesagt, dass für den letzten Gesandten sollte die Qibla nicht Bayt al-Maqdis in Jerusalem, sondern die Kaaba in Mekka sein. Und als dies geschah, sprachen manche so, dass, was soll das denn jetzt? Ja, denn für manche ist es sehr schwer und Allah nennt diese, die so reden, und diese waren vor allem einige von den Ahl al-Kitab, von den Leuten der Schrift, und die Munafiqin, die Heuchler, die in Medina gegenwärtig waren. Die haben vor allem so gesprochen. Und Allah nennt diese Sufaha, und für diese war es unheimlich schwer, und das ist für viele Menschen so, schwer zu ertragen, wenn jemand gegen den Strom auch schwimmt. Ja, wenn jemand sich auf einmal ändert, für was anderes entscheidet. Was sollen wir antworten? Qul, was soll der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam antworten? Qul lillahi al-mashriqu wal-maghrib. Für Allah ist der Osten und der Westen. Keine langen Reden, keine langen Erklärungen, kurz und bündig, wo Allah uns hinwenden will, wir folgen und wir gehorchen. Ihm gehört doch eh Osten und Westen. Wenn er befiehlt in die Richtung, gehen wir in die Richtung. Wenn er befiehlt andere Richtung, gehorchen wir auch in diesem Befehl. Weil wir haben in diesen Befehlen nicht mitzureden. Ja, das Ziel ist ja, warum beten wir denn in eine Richtung? Um ihn anzubeten. Warum beten wir ihn an? Um ihn zu gehorchen. Oder was soll mit der Anbetung auch noch mit uns passieren, dass wir ihm auch gehorchen? Denn das Herz des Gläubigen, das ist immer auf Allah ausgerichtet. Ja, wie so diese kleine Nadel bei dem Kompass. Immer in eine Richtung. So sollte idealerweise das Herz des Gläubigen sein. Wo Allah ihn hinführt, dorthin lässt er sich führen. Und so machten wir euch zu einer Gemeinde der Mitte, auf dass ihr Zeugen seid über die Menschen und auf dass der Gesandte Zeuge sei über euch. Wir hatten ja vorher über Bene Israel gesprochen, über verschiedene Strafen, die sie auf sie herabgekommen sind. Dann wurde mit dem Erwähnen von Ibrahim a.s. das Thema geändert. Und nun wird diese, was wir vorher schon erwähnt hatten, diese Imame, diese Führung, diese Führungsrolle von Bani Israel übergeben auf wen? An die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Aufgabe, die einst Bani Israel hatte, wird nun an ein anderes Volk, eine andere Gemeinschaft weitergegeben. Warum? Denn Allah weiß besser, wer, wann, welche Arbeit tun soll. Ja, das sind Allahs Entscheidungen und er verteilt seine Barmherzigkeit. Was ist dann also unsere Verantwortung, unsere Pflichten? Wie benehmen wir uns? Was ist unsere Aufgabe? All das wird in den folgenden Ayat, in diesem Juz eigentlich dargelegt werden. Und wir werden uns immer wieder dabei fragen, entsprechen wir dem, was Allah als Ummatan Wasata benannt hat? Entsprechen wir dem? Werden wir dem gerecht? Wir machten euch zu einer Gemeinde der Mitte. Wasata ist auch zur besten Gemeinde. Wasat bedeutet Gemeinde der Mitte und auch beste Gemeinde. Warum? Auf dass ihr Zeugen seid über die Menschen und auf dass der Gesandte Zeuge sei über euch. Nämlich, dass er die Botschaft überbracht hat. Was wir mit der Botschaft gemacht haben, ist eine andere Frage. Und wir haben die Qibla, Gebetsrichtung, nach der du dich bisher gerichtet hattest, nur gemacht, damit wir diejenigen, der dem Gesandten folgt, von demjenigen unterscheiden, der auf seinen Fersen eine Kehrtwendung macht. Also was ist eigentlich in all diesen Dingen immer der Test? Wer folgt, wer folgt nicht? In allen, eigentlich in allen gottesdienstlichen Handlungen, ob Gebet oder Hajj oder Gebetsrichtung, Änderung annehmen. Der Test ist immer, wer folgt Allahs Befehl und wer verweigert und wendet sich ab. Und die auf Rechtleitung sind, die finden es auch leicht, sich gemäß Allahs Wünschen und Befehlen zu ändern. Aber diejenigen, die nicht auf Rechtleitung sind, denen fällt das ein wenig schwerer. Und dies war wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Und es ist nicht Allah, der euren Glauben verloren gehen lässt. Mit Glauben ist hier gemeint, die Gebete, die ihr vorher in die andere Gebetsrichtung gemacht habt, die sind nicht verschwendet worden, die sind nicht verloren gegangen. Wahrlich, Allah ist gegenüber den Menschen mitleidig, barmherzig. Wir sehen, wie dein Gesicht sich dem Himmel suchend zukehrt. Und wir werden dich nun zu einer Qibla wenden, mit der du zufrieden sein wirst. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war schon in Erwartung, wann der Befehl kommen würde. Weil es verhießen worden war, dass der letzte Gesandte seine Gebetsrichtung, die Qibla, die Qibla haben würde, welche die Kaaba ist, dies seine Gebetsrichtung sein würde. Und das würde ja damit dann auch ein Symbol sein, dass nun die Führungsrolle zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Bani Israel übergehen würde. Und deswegen war er schon in Erwartung. So wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee. Und wo immer ihr auch seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Diejenigen, denen das Buch gegeben wurde, wissen bestimmt, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Und Allah ist dessen nicht achtlos, was sie tun. Also die wussten doch, aufgrund ihrer eigenen Prophezeiungen in ihren eigenen Büchern, dass das so sein würde. Warum haben sie jetzt Einwände dagegen? Doch wenn du denjenigen, denen das Buch gegeben wurde, alle Beweise brächtest, würden sie deine Qibla nicht befolgen. Und du befolgst ihre Qibla nicht. Sie befolgen ja selbst untereinander ihre jeweilige Qibla nicht. Doch solltest du ihren Ansinnen folgen, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so würdest du bestimmt zu denen gehören, die Unrecht tun. Also mit der Tahwil, mit der Änderung der Qibla sind ganz klar zwei Richtungen auch verschieden gemacht worden. Zwei Gemeinschaften, zwei Ummas, die klar voneinander sich unterscheiden. Und gesagt wird auch, man kann eh nie alle erfreuen. Was soll man dann also tun? Den einen erfreuen, erzürnt man den anderen. Den anderen erfreuen, erzürnt man wieder den anderen. Also was soll man tun? An dem Wahrhaftigen halten. Auch wenn das manchmal bitter und auch wenn das manchmal hart zu tun ist und auszuhalten ist. Aber wenn man es nicht machen würde, dann wäre man wahrlich von den Ungerechten. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, kennen es, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Kennen es oder kennen ihn? Ihn, den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Sie erkennen ihn aufgrund dessen, was ihnen in ihren Büchern schon offenbart worden war. Wie gut erkennen sie ihn? Wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Und dennoch verbergen einige von ihnen die Wahrheit, wo sie es doch kennen. Dies ist die Wahrheit von deinem Herrn. Darum sei nicht einer von denen, die daran zweifeln. Denn wenn man zweifellos von etwas überzeugt ist, dann kann man darauf auch beständig und mit Istiqama und mit Standhaftigkeit darauf bestehen bleiben. Jeder hat eine Richtung, der er sich zuwendet. So wetteifert miteinander in guten Werken. Jeder läuft in irgendeine Richtung. Jeder will irgendeinen erfreuen. Jeder hat irgendein Prinzip, dem er folgt. Was soll man dann also tun? Was ist das Wichtigste, dem man folgen soll? So wetteifert miteinander in guten Werken. Das soll das Hauptziel im Leben sein. Wo immer ihr auch seid, Allah wird euch allesamt herbeiführen. Wahrlich, Allah hat Macht über alle Dinge. Ja, jeder von uns soll sich auch fragen, was ist eigentlich mein Sinn und Ziel? Was mache ich eigentlich so mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meinen Talenten? Jeder von uns hat verschiedene Talente, verschiedene Grundvoraussetzungen, mit denen er etwas anfangen kann, mit denen er etwas aufbauen, unterstützen kann. Wofür gebe ich eigentlich so meine Zeit, mein Geld, meine Bemühungen? Worum zentrieren die sich eigentlich so? Worum geht es mir eigentlich vor allem in meinem Leben? Und eigentlich sollte es so sein, dass man an etwas Bedeutungsvollem, an etwas, was gut und fromm und etwas Nützliches ist, dass man dafür wetteifert. Wetteifert in guten Taten. Ja? Selbst ein, wenn man die Schöpfung zerlegt, dann selbst ein Atom hat ein Nukleus. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, diese Mitte vom Atom, und um das sich die ganzen Kleinteile von dem Atom, worum die herumkreisen. Sogar die kleinste Einheit in der Schöpfung hat sogar ein Zentrum, um das sie herum schwirrt. Und wir als Menschen sollen kein Zentrum in unserem Leben haben? Wofür geben wir unsere Dinge aus? Worauf arbeiten wir hin? Das muss sich jeder von uns fragen. Und von wo du auch herkommst, wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee. Wieder, Gebetsrichtung, Einheit, ja, Fokus, jeder in diese Richtung. Seid einig, ihr sollt alle dieselbe Art und Weise in euren Gebeten verfolgen. Denn dies ist gewiss die Wahrheit von deinem Herrn, und Allah ist dessen nicht achtlos, was ihr tun. Ja, immer in die Richtung der Qibla. Denn dies ist der Charakter der Muslime. Das ist ihre Persönlichkeit, das ist wie ihr, wir können sagen, wie ihr Aushängeschild. Ja, wir sind die, wer seid ihr nochmal? Wir sind die, die Richtung Kaaba beten. Das ist unsere Erkennungszeichen irgendwo. Und von wo du auch herkommst, wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee. Und wo immer ihr auch seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Damit die Menschen keinen Beweisgrund gegen euch haben, außer denjenigen unter ihnen, die Unrecht tun. Ja, damit die Menschen keinen Beweis mehr gegen euch haben, dass sie nämlich sagen, ach, Muslime haben ja eh kein Zentrum, keinen Sinn, mal hier in die Richtung beten sie und mal da. Nein, die sollen nicht mehr diesen Beweisgrund gegen euch haben. Aber diejenigen, die unter ihnen, die Unrecht sind, in Ungerechte sind, die werden immer etwas zum Reden finden. Ja, die wird man nicht zum Schweigen bringen können. Die soll man einfach nicht beachten. Die wird man nicht davon abhalten, irgendwelche Einwände zu haben. Deswegen, was soll man tun? So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Ja, fürchtet diese Menschen nicht. Ihr könntet alles tun, sie würden trotzdem nicht mit euch zufrieden sein. Warum? Weil sie selber Ungerechte sind. Wen sollt ihr also fürchten? Allah allein. Wenn man keine Furcht mehr hat vor irgendjemanden außer Allah, oder solch eine Furcht, die nur Allah gebührt, dass man diese Furcht nicht anderen gewährt, dann kann man wahrlich diese Gnade, die Allah einem gibt, dann kann man die vollenden. Dann kommt die wahre Rechtleitung. Und damit ich meine Gnade an euch vollende und damit ihr euch vielleicht werdet rechtleiten lassen. Wie wir auch unter euch einen Gesandten aus eurer Mitte erstehen ließen, der euch unsere Verse verliest und euch läutert, und euch das Buch und die Weisheit lehrt und euch lehrt, was ihr nicht wusstet. Ihr seht, hier ist dieselbe Beschreibung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Ibrahim alaihi salam in seiner Dua von Allah erbeten hatte. Und heute haben diese Aufgabe, Buch verlesen, erläutern, Buch und Weisheit lehren, diese Aufgabe machen heute unsere Gelehrten, unsere Ulama. Ja, das sind die Erben der Gesandten, die Erben der Propheten. Und verdienen dementsprechend auch diese Stellung und Würde, die Allah ihnen auch gegeben hat. So gedenkt also meiner, damit ich euer gedenke, und seid mir dankbar und verleugnet mich nicht. Also Allah erwähnt die Ni'ma, die Gnade uns gegenüber, dass wir einen Gesandten aus unserer Mitte haben, aus der Mitte des Volkes der Araber, der all dies tut, Verse verliest, läutert, lehrt. Was tut man, wenn man eine Gnade von Allah bekommt? Seid dankbar. Zeigt keinen Undank. Und auch noch dankbar dafür, dass Allah euch diese Gnade erwiesen hat, euch zur Ummatan Wasata gemacht hat, zur Besten oder zur Gemeinschaft der Mitte gemacht hat. Nur all dies, was man da bekommt, bedeutet auch, dass man eine Verantwortung von Allah bekommen hat. Dass man eine Verantwortung von Allah bekommen hat. Und eine Verantwortung ist manchmal auch schwer zu ertragen, ist eine Belastung. Und wenn das so schwer ist, dann wo suchen wir Hilfe? Hilfe ist wo? Bei Allah. Was sagt Allah? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Wie heißt es? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. O, die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. Allah ist mit den Geduldigen. Denn die Propheten Allah sind die, die am meisten geprüft worden sind. Das heißt also, diejenigen, die auf deren Wegen wandeln, werden auch geprüft werden. Und Hilfe ist notwendig. Und wo wird Hilfe herkommen? In der Geduld, im Ausharren, standhaft bleiben, weitermachen und im Gebet Allah um Hilfe bitten. Und diese Prüfung und Steine auf dem Weg, die können sogar so weit führen, dass man irgendwann bereit sein muss, sogar das Leben zu opfern. Deswegen heißt es, und nennt nicht diejenigen, die auf Allahs Weg getötet wurden, Tote. Denn sie leben, ihr aber nehmt es nicht wahr. Die haben ihr Leben für Allah gegeben, Allah nennt sie Lebendige. Die haben etwas gegeben, was sie für immer lebendig sein lässt. Andere geben andere Dinge, was ihren Namen auch übrig sein lässt. In Hadith heißt es, dass auch solche Almosen gegeben werden, die übrig bleiben. Ein solches Wissen, das anderen noch nützt, auch wenn du schon längst verstorben bist. Und man kriegt immer mehr Belohnung, obwohl man selber schon, also diese Belohnung hält einen lebendig. Ja, weil die Belohnung lebendig ist, weil sie immer weiter wächst. Und die Prüfung kommt gewiss. Und gewiss werden wir euch prüfen durch etwas Angst, Hunger und Minderung an Besitz, Menschenleben und Früchten. Doch verkündet den Geduldigen eine frohe Botschaft. Was sind geduldige Menschen? Die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Was sagen sie? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wir kehren zu Allah zurück. Wir sind sowieso von ihm erschaffen. Zu ihm kehren wir sowieso zurück. Wenn er uns hier und da schon mal etwas weggenommen hat, es ist sein Besitz. Allah kann uns wiedergeben. Auch wir sind Allahs. Wir werden als Ganze zurückkehren. Nicht nur unser Besitz, nicht nur ein Menschenleben, das uns vielleicht lieb war, sondern wir selber werden zu Allah zurückkehren. Und Allah hat auch die Macht, uns Besseres zurückzugeben. Allah nennt hier 5 Prüfungen, die wirklich das fast eigentlich das gesamte Leben umfassen. Ja, und wer Prüfungen besteht, das darf man auch nicht vergessen, der durchgeht auch damit eine Art Läuterung und auch eine Art Stärkung. Denn solche sind ja auch dann in der Lage, für Allah seine Arbeit zu tun. Wenn Allah sagt, Ummatan wasata, dann braucht er bestimmte Leute, die seine Arbeit tun, die nicht sind wie loser Sand, der ein Windhauch kommt dagegen und er verbreitet sich in alle Windrichtungen. Nein, er braucht feste, standhafte Menschen, so wie gebackener Lehm oder Ton. Oder sogar, wie lange braucht normaler Stein, um Granit zu werden, um wirklich fest zu werden, der auch wieder Widerstand leisten kann. Ja, das braucht man lange, eine lange Zeit, um so hart zu werden. Genauso Festigkeit entsteht nicht, bis man durch das Feuer der Prüfungen geht, bis man sich nicht gestärkt und geläutert hat durch die Prüfungen. Auf diese lässt ihr Herr Segnungen und Barmherzigkeit herab und diese werden rechtgeleitet sein. Jetzt hat Allah von Prüfungen gesprochen, von Geduld, von Standhaftigkeit gesprochen und jetzt wird er von einer Frau sprechen, die in der Wüste alleine mit ihrem Kind zurückgelassen, mit ein wenig Nahrung, ohne weitere Versorgung, alleine dort geblieben ist und ein Vorbild und ein Beispiel an Standhaftigkeit und Gottvertrauen geworden ist. Die Rede ist von der Frau von Ibrahim a.s., Hajar, die mit ihrem Sohn Ismail auf den Befehl Allahs in der Wüste Mekkas zurückgelassen worden war. Zu der Zeit gab es dort keine Bevölkerung, kein Wasser, keine Versorgung, nichts. Es gab da einfach nichts. Und sie ist dann, um ihr Kind zu versorgen, hat sie sich bemüht, ist hin und her gelaufen zwischen dem Hügel Safa und dem Hügel Marwa. Und diese Ritual ist dann übergegangen in die Rituale des Hajj und der Umrah. Und dort standen dann zur Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, standen dort noch, wegen der Jahiliyyah, wegen dem Schirk in der Jahiliyyah, der Mehrgötterei in der Jahiliyyah, standen dort noch Götzen in der Anfangszeit. Und die Muslime waren sich dann unsicher, darf man jetzt noch, Sa'i wird das genannt, dieses Hin- und Her-Laufen zwischen den zwei Hügeln, darf man das jetzt noch machen oder sollen wir das machen? Und Allah schafft hier den Zweifel weg und sagt, nein, diese Sunna von dieser Frau, diese Art und Weise, das werdet ihr weiter befolgen. Ja, dieses vorbildliche Verhalten der Frau, die Geduld hatte in einer äußerlich gesehen auswegslosen Situation, das sollt ihr, das soll weiter zu euren religiösen Ritualen gehören. Wahrlich, As-Safa und Al-Marwa gehören zu den Kultstätten Allahs. Und wer zu dem Hause pilgert oder die Umrah vollzieht, für den ist es kein Vergehen, wenn er zwischen beiden hin und her schreitet. Und wenn einer freiwillig Gutes tut, so ist Allah erkenntlich, allwissend. Diejenigen, die verbergen, was wir von den klaren Beweisen und der Rechtleitung herabsandten, nachdem wir es den Menschen im Buch erklärt hatten, diese verflucht Allah und diese verfluchen auch die Fluchenden. Außer diejenigen, die sich reuevoll zuwenden, sich bessern und klarstellen. Denen wende ich meine Gnade wieder zu, denn ich bin der gnädig sich wieder zuwendende, der Barmherzige. Ja, also Tauba ist immer da. Die Tauba muss aber auch mit Aufrichtigkeit gemacht werden, mit dem klaren, festen Willen, dies nicht mehr zu wiederholen. Der Wille muss wenigstens da sein. Und dann wird Allah sich demjenigen auch wieder in Vergebung zuwenden. Wahrlich diejenigen, die ungläubig sind und in ihren Unglauben sterben, also nicht Tauba gemacht haben, nicht bereut haben, auf denen lastet der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen insgesamt. Darin werden sie ewig sein. Die Strafe wird ihnen nicht erleichtert und es wird ihnen kein Aufschub gewährt. Also wer verdreht, die Wahrheit verdreht, verbirgt, verweigert, den Glauben verweigert, all dies sind Dinge, die zu einem, Allah beschreibt hier diese Strafe, die diese Menschen erwartet, mit solch einer Strenge, Allah möge uns alle davor bewahren, die einen dieser Wege auch nur darauf zu gehen oder auch nur in die Nähe von diesen Wegen zu geraten.